Alles klar, Mädels? Eine ganz alte Berliner Schote. Bekannt vor, ja? Steigt denn der Heise hier ständig mit seinen Geseffen rum? Der macht mich wahnsinnig, Mann. Wo ist Mainz? Wo ist Mainz? Mainz? Mainz? Mainz? Ich kann ja verdosten, wa? Ich kann ja verrecken. Sag ja, ja. Ja, ja. But runter von die Bühne! Schwein! Pillemann! Pillemann, Arschloch da! Das ist unerträglich! Ich hab nicht so viel Zeit.